zwischen 2 und 6 Stunden in der Woche. Ja. Oder wurden, da wurden halt 2 bis 6 Stunden Betreuung in der Woche. Ja. Okay. Oh, von Sarah. Wie hat die Hand so runtergebracht?